Lektion 8. Hören Sie den Vortrag Europa, Vergangenheit und Zukunft von Professor Dr. Heinz Duchert. Europa hat Konjunktur. Das macht sich überall bemerkbar. Es gibt immer mehr Forschungsinstitute, die sich mit dem Thema Europa beschäftigen. Zahlreiche Universitäten bieten neuerdings European Studies Studiengänge an. Und viele Verlage in Deutschland haben eine europäische Reihe in ihrem Sortiment. Was ist das aber eigentlich, Europa? Ich möchte zunächst einen kurzen Überblick über Europa, seine Geschichte und seine Entwicklung geben. Europa ist der kleinste aller Kontinente. Schon immer gab es Probleme mit seiner Abgrenzung hin zum Osten. Probleme sowohl in kultureller Hinsicht wie auch in Bezug auf die Geografie. Wo hört Europa auf? Wo beginnt der asiatische Kontinent? Dies sind Fragen, die auch heute noch diskutiert werden. So zum Beispiel, wenn immer wieder darüber gestritten wird, ob die Türkei der Europäischen Union beitreten oder wie weit sich die Europäische Union überhaupt nach Osten ausdehnen sollte. Obwohl Europa der kleinste Kontinent ist, hat er über viele Jahrhunderte hinweg versucht, andere Kontinente zu beherrschen. Europa hat anderen Regionen seine Religion, sein Menschenbild und seine Institutionen aufgezwungen. Europa versuchte, Afrika und Asien unter sich aufzuteilen und deren Schätze auszubeuten. Es erschloss und kolonisierte Amerika. Diese Aggressionen hatten religiöse, aber natürlich auch wirtschaftliche Gründe. Auf der anderen Seite ist es typisch für Europa, dass es schon seit dem 15. Jahrhundert ein kontinuierliches Nachdenken über die wünschenswerte Einheit dieses Kontinents gab. Die Gründe dafür waren zum einen, Europa gegen äußere Feinde zu stärken, wie auch Kriege innerhalb Europas zu verhindern. Zum anderen hat man immer wieder nach Wegen gesucht, die wirtschaftliche Vormachtstellung abzusichern. Ein wichtiges Ziel dabei war es aber auch gleichzeitig immer, trotz einer kontrollierenden, übergeordneten Organisation die kulturelle und politische Vielfalt der Staaten und Gesellschaftsformen zu erhalten. Ja, seit dem 17. Jahrhundert wurde es geradezu zum Kennzeichen der Europapublizistik, eine Organisationsform anzustreben, die die staatliche, staatsrechtliche und kulturelle Vielfalt garantierte. Dieser Europadiskurs verstärkte sich immer dann, wenn Europa wieder einmal Fundamentalkrisen hinter sich gebracht hatte, wie zum Beispiel den Ersten Weltkrieg. So erschien 1923, also wenige Jahre nach dem Ende des Ersten Weltkriegs, das Pan-Europa-Buch des Grafen Coudenhove-Kalergi, der von einem Zusammenschluss der europäischen Staaten träumte. Dieses Buch wurde ein europäischer Bestseller, der in fast alle Sprachen übersetzt wurde. Es war ein Buch, das eine große politische Bewegung auslöste, die eine europäische Föderation, eine Staatengemeinschaft, zum Ziel hatte. Allerdings war es ganz typisch für das politische Denken zwischen den beiden Weltkriegen, dass sowohl Großbritannien mit seinem weltweiten Commonwealth als auch Russland, das seit 1917 kommunistisch war, aus diesem gemeinsamen Europa ausgeschlossen werden sollte. Denn diese zukünftige europäische Föderation war als Damm, also als Schutzschild gegen Ideologien wie den Kommunismus gedacht. Von daher versteht es sich dann auch, dass die Europadiskussion in Deutschland in der Zeit des Nationalsozialismus zu einem abrupten Ende kam. Aber wie sieht es heute mit Europa und seiner Einheit aus? Welche Ziele eines gemeinsamen Europa sind schon erreicht? Als der Europäisierungsprozess in den 50er Jahren des 20. Jahrhunderts mit zunächst 6 Staaten und einer wirtschaftlichen Ausrichtung begann, konnte man auf einem langen Europadiskurs aufbauen, der bereits alle Momente enthielt, die heute zum Teil schon erfolgreich umgesetzt sind. Da ist die gemeinsame Währung, die mit der Einführung des Euro im Jahr 2002 Realität wurde, und die europäische Flagge. Da ist der Wegfall der Zollgrenzen zu nennen. Auch dies ist heute Wirklichkeit. Die Niederlassungsfreiheit, also die freie Entscheidung darüber, in welchem Staat der EU der Bürger wohnt. Und nicht zuletzt der verbindliche Grundkonsens über Werte und Grundrechte. Europa hat damit etwas erreicht, was diesen Kontinent zu einem Vorbild und Anschauungsbeispiel macht. Europa ist weltweit der erste Kontinent, dem es gelungen ist, auf freiwilliger Basis zu einer Einheit zu gelangen, die bald die gesamte europäische Staatenwelt umfasst. Ein so gleichmäßiges Niveau von Freiheits- und Menschenrechten, von sozialer Sicherheit und von Bildungsmöglichkeiten findet kaum eine Parallele in der Geschichte und in der Gegenwart. Wenn dieser Verbund von vielen verschiedenen Staaten jetzt noch eine wirkliche Verfassung und ein Parlament mit echten Kontrollbefugnissen erhält, wird Europa politisch noch einflussreicher und schlagkräftiger werden. Doch natürlich stößt dieser Europäisierungsprozess nicht bei allen Bürgern auf vorbehaltlose Zustimmung. Da gibt es Ängste vor dem Verlust der kulturellen Identität, Angst vor einer Schwächung der Wirtschaft und auch Angst vor dem Verlust der Selbstbestimmung. Diese Ängste vor einem einheitlichen Europa zeigen sich unter anderem in einem immer stärker werdenden Regionalbewusstsein. Auch die geringe Beteiligung an den Wahlen zum Europaparlament macht die teilweise noch vorhandene Skepsis gegenüber einem gemeinsamen Europa deutlich. Aber es ist mittlerweile allen bewusst, dass dieser Einigungsprozess wohl kaum noch rückgängig zu machen ist. Wichtig wird es demzufolge auch in Zukunft sein, ein Gleichgewicht zwischen dem Überstaat Europa auf der einen Seite und der vertrauten Lebenswelt und der kulturellen Identität der verschiedenen Länder auf der anderen Seite zu finden, um auch die Skeptiker von der Idee eines einigen Europa zu überzeugen.